Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die großartige, fantastische, unglaublich geniale Action-Rollenspiel mit Stealth- und Ego-Shooter-Elementen-Reihe Deus Ex. Und da ich das hier immer nicht alleine machen will, habe ich mir Adam Jensen eingeladen. Hey Adam, wie geht's denn deinen zwei Roboterarmen so? Einen habe ich verlegt, den anderen verpfändet. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hallo. Hast du auch nur ansatzweise irgendein Deus Ex-Teil gespielt in deinem Leben? Ja, ich glaube sogar den ersten damals gespielt zu haben. Der hatte halt so ein blaues Cover mit so einem Gesicht, das nach oben guckt, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Sah interessant an, als ich meinen Dad das hab spielen sehen. Und dann wollte ich das auch, weil Rollenspiel. Ja, das kann ich. Es war halt auch noch ein Shooter dabei, das war, ja. Man konnte es aber auch hauptsächlich als Rollenspiel spielen, das stimmt allerdings, ja. Wer Deus Ex nicht kennen sollte, wie ich schon erwähnt, das ist eine Action-Rollenspiel mit Style von Ego-Schule-Elementen, Ego-Schule-Elementen-Game, ja, es ist eigentlich ein Action-Rollenspiel mit Schleich- und Shooter-Elementen. Der erste Teil erschien damals im Jahre 2000, den gab es für Windows. Und 2002 gab es auch eine PlayStation-Fassung. Die besitze ich, by the way. Ich besitze die PlayStation? Ich besitze die PC-Fassung und die PlayStation 2-Fassung. Ich habe damals, hatte ich neu Internet und war glücklich, dass ich Internet hatte und konnte mein Leben wunderbar verschwenden. Und dann urplötzlich hatte ich kein Internet mehr. Weil die damaligen Internetanbieter Scheiße gebaut haben. Also hatte ich damals kein Internet mehr. Und dann saß ich da und da blieb mir nichts anderes übrig. Ja, scheiße, was mache ich jetzt? Mein PC ist uralt und auf dem kann man nichts Ordentliches spielen. Aber mal schauen, was wir da haben. Und dann fiel mir Deus Ex in die Hände. Weil das hat mir damals dein Vater gebrannt. Ach, das war noch Zeit. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe Deus Ex gespielt und war so begeistert, dass ich es durchgespielt habe, tatsächlich. Den ersten hast du gespielt von damals, hast du gesagt? Den ersten habe ich, also wenn das der erste war, ich kann mich nur ans Cover erinnern, so richtig. Ja, der Typ, aber der... Aber Deus Ex gibt es ja etliche. Nur ein paar. Aber der Typ, der nach oben guckt, auf jeden Fall, das ist das allererste. Ja, richtig. Erinnerst du dich noch, was genau du gemacht hast, oder hast du gar nichts mehr von? Das ist zu lange her. Ich weiß, dass ich immer versucht habe, das Shootern wegzulassen. Kannst du tatsächlich? Weil ich hab's. Weil du kannst ja viele Missionen mit Schleichen, Überzeugen, Überreden. Ja. Du kannst, so kannst du viele Missionen spielen. Ich hab's hauptsächlich auf Schleichen gespielt. Also ich habe immer versucht zu schleichen, immer versucht, dass ich, dass mich niemand findet. Und dass ich niemanden umbringe, oder halt, wenn, dann halt nur hinterrücks. Weil du konntest dich tatsächlich entscheiden, wie du das Spiel spielen willst. Ganz blazing, was dich halt relativ schnell gekillt hat, oder hinterrücks Leute ermeucheln, oder mit so einem Elektroschocker, der hat ungefähr 30 Jahre gebraucht hat, bis derjenige umgefallen ist, konntest du auch umbolzen. Auf jeden Fall war das ziemlich cool. Erinnerst du dich noch an den Anfang, als der auf der... War das nicht in der Akademie? Oder in so einer Polizeischule oder sowas? Nee, das allererste Level war, du musstest Terroristen aufhalten, die schon zerstörte Freiheitsstatue in die Luft jagen wollten. Dann kann ich mich an die erste Mission nicht mehr erinnern. Nur so grob an das Spiel, weil du bist ja immer sowas wie ein Cop. Du bist so ist ähnliches wie ein Cop eigentlich, ja. Wenn man das Spiel startet, werden erstmal einen Haufen... Textsachen entgegengeschmissen, ein Haufen Exposition entgegengeworfen. Die Handlung von Deus Ex greift viele Verschwörungstheorien auf und setzt diese Elemente zu einer tiefgehenden Geschichte zusammen, in der der Spieler als nanotechnisch verbesserter Agent hinter die Machenschaften einer Unterorganisation kommt und verhindern muss, dass diese die Weltherrschaft an sich reißt. Das ist eigentlich das Hauptziel des Spiels. Die Enden des Teils, du hast drei verschiedene Enden, glaube ich, soweit ich noch weiß. Und eins ist bescheuerter als das andere. Und ein Ende, soweit ich noch weiß, war, du bist mit dem Internet verschmolzen. Dann gab es ein Ende, da hast du das Internet abgeschaltet und die Leute in die Steinzeit zurückgepfeffert. Ein Hoch auf die Steinzeit. Yay! Oder du hast, was war's noch? Ich glaube, dann gab es noch einen, wo du irgendwie alles zerstört hast. Irgendwie so war das. Das war auf jeden Fall das, also die Enden von Deus Ex. Spiel ist sehr alt, merkt man ja. Es ist schon über 20 Jahre alt. Also 22 Jahre, um genau zu sein. Grafisch-technisch ist es nicht gut gealtert, aber ich finde halt immer noch die Story und die Spielmechanik und alles grandios. Die Mechaniken sind immer noch ganz cool. Das Spiel selber ist immer noch sehr, sehr gut. Es ist auch heute noch eins der beliebtesten also wirklich eins der beliebtesten Games aller Zeiten. Es wird halt, die Unreal Engine wird halt genutzt und es wurde von Warren Spector produziert. Der gute Warren. Ach ja. Das war ein fantastischer Mensch, der hat unter anderem Dinge gemacht wie die Thief-Reihe. Also halt die, wenn man die noch denkt, Thief, The Dark Project und so weiter, Thief, Deadly Shadows oder allgemein Thief oder Ultima 7, da ist er für verantwortlich. Ultima. Für Ultima 6, ab da ist er verantwortlich, Ultima Underworld, Wing Commander, System Shock unter anderem, dafür ist er verantwortlich. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, und daraus entstand halt dann irgendwann Deus Ex 1 und das war sehr beliebt, das ist immer noch sehr beliebt, das ist ein großartiges Spiel. Es gibt 1000 Modifikationen, die das Spiel hübscher machen, die das Spiel besser machen, die das Spiel so halbwegs ein bisschen neu machen, dann immer noch in demselben Grafikstil lassen, finde ich auch sehr gut. Und ansonsten, ja, du hast halt echt 1000 Möglichkeiten, verschiedene Missionen zu lösen. Du kannst zum Beispiel, wenn du, die geben dir eine Aufgabe, du sollst irgendwo einbrechen und irgendwas klauen. Das ist halt so agentmäßig, sonst halt irgendwas klauen. So, jetzt kannst du da reingehen, jeden von den Gegnern, die da rumrennen, abknallen, das Ding nehmen und einfach gehen. Fuck egal. Oder du machst es wie ich und schleißt dich durch Lüftungsschächte, benutzt Code-Knacker-Dinger zum Beispiel, um Sachen zu knacken und hast dann später sogar ein sogenanntes Laserschwert, was tatsächlich ein Schwert ist. Also, die Klinge sieht aus wie ein Schwert, aber es ist ein Laserschwert, mit dem du halt Leute ungehört niederbolzen kannst. Betäubst. Ja, betäubst natürlich, ja, richtig betäubst. ich fand das Spiel großartig. Hast du es durchgespielt? Nein, weil ich immer damals war ich nicht geduldig genug für diese Schleichelemente. Ich bin irgendwann immer in diesem Shooter-Element gelandet. dabei war das Shooten nicht sonderlich gut in den Teilen. Richtig, und das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Und darum habe ich es dann irgendwann sein lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, nee. Die PlayStation-Variante, die habe ich mal angespielt, die ist okay. Man kann sie spielen, aber man bleibt dann doch lieber bei der PC-Variante. Das macht eindeutig mehr Fun. Dann gab es den zweiten Teil, den ich Ewigkeiten nicht in die Finger gekriegt habe. Der kam damals raus. Offiziell erst für die Xbox, für die erste Xbox damals, kam raus im Jahre 2003 und ist die Fortsetzung also des ersten Teils und spielt 20 Jahre nach Ereignissen des ersten Teils. Die wahlweise männliche oder weibliche Hauptfigur des Spiels ist Alex D., ein weiterer Denton-Klon, weil man dich hat man geklont. Im ersten Teil. Die Existenz dieser Klone wurde bereits im ersten Teil angedeutet, wo diese noch im unfertigen Zustand im Labor der Area 51 zu sehen waren. Du bist nämlich auch in der Area 51 unterwegs, am Ende von Teil 1. Kann ich mich gar nicht. Nee, das ist da. Soweit habe ich dann gar nicht gespielt. Alex D. Das war dann ganz zum Schluss, oder? Ja, das ist, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich Verschwörungstheoretiker The Game. Und du laufst halt irgendwann tatsächlich durch Area 51 durch. Und das ist, glaube ich, sogar das Finale. Alex D. ist Schüler der sogenannten Tarsus Akademie in Chicago. Diese fällt zu Beginn des Spiels einem Terroranschlag zum Opfer, dem Alex und seine Kameraden nur knapp entkommen können. Sie werden an die Akademie in Seattle evakuiert, die den Ausgangspunkt für den weiteren Spielverlauf bildet. Einige Charaktere des Vorgängers tauchen auch in Deus Ex Invisible War auf, darunter sogar J.C. Denton, der Protagonist des ersten Teils. Die Handlung führt den Spieler an verschiedene Schauplätze rund um die Welt, dem Seattle eine Archäologie und das umgehende Media-Viertel in Kairo, in Porta Nigra, in Trier und in die Antarktis. In dem Finale auf dem Eis eingeschlossenen Liberty Island schließt sich der Kreis zum ersten Teil der Deus Ex-Reihe. Das Ding hatte eins der beklopptesten Enden der Welt. Aliens haben alles übernommen. Aliens. Aliens, richtig. Die beste Antwort, ein Spiel zu beenden. Aliens. der erste Teil hatte auch die Möglichkeit, dass du an mehrere verschiedene Sachen gereist bist, wie zum Beispiel, ich glaube, Tokio oder so. Oder China, irgendwie sowas. Auf jeden Fall so asiatische Länder bist du dann gereist. Ja, ich habe den zweiten Teil nie durchgespielt. Hast du den überhaupt gespielt? Den zweiten? Ist ja. Das Human Revolution gewesen? Nee, das war Invisible War. Nein, dann habe ich den zweiten nicht gespielt. Ich habe erst Human Revolution wieder gespielt. Ah, du hast Invisible War nicht gespielt. Wie gesagt, den gab es damals zuallererst für die Xbox. Ich fand den damals schon relativ hässlich. Die Menüs sind eindeutig ausgelegt auf Konsole. Ich habe das Spiel nie durchgespielt. Ich habe es nie richtig angefangen. Es hat mich nie motiviert, irgendwie. Echt? Ich weiß auch nicht. So ich hatte es irgendwie nie richtig motiviert. Ich fand es nicht sonderlich gut. Und es ist auch laut sehr vielen Leuten nicht so gut gewesen. Aber war es jetzt storytechnisch oder gameplay-technisch? Weil du hast ja wahrscheinlich mehr davon gehört. Zumindest. Gameplay-technisch tatsächlich. Mir hat es irgendwie nicht gefallen. Ich mochte dieses, es hatte dieses Problem mit, unser Spiel muss dunkel sein, keine Farben. Oh. Verstehst du, es kam im Jahre 2003 raus. Das war so nach dem Motto, wir dürfen keine Farben haben in unserem Game, alles muss dunkel sein. Oh je. Witzig fand ich die Havoc Physik Engine, die sie damals eingebaut haben, indem du Leute einfach durch die Gegend werfen konntest. Weil die gute alte Havoc Physik Engine, wo halt, wenn Leute gestorben oder K.O. gegangen sind, dass sie auf der Stelle ihre Kontrolle über alle ihre Gliedmaßen verloren haben, rumgewuckelt sind wie Wackelpudding. Fantastisch. Ach komm, Gott, für die guten alten Zeiten. Damals war das ein echter Sprung eigentlich nach vorne. Heute belächeln wir es. Da hatten die Körper wenigstens irgendwelche Bewegungsmuster nach dem Tod. Ja. Zwar keine natürlichen, aber... Aber lustige, richtig. Es war halt das Problem, was ich halt mit dem Ding hatte, es hat sich echt angefühlt wie so... du warst im Dauerladebildschirm auf der PC-Version, weil du bist immer so von einer kleinen Portion zur nächsten kleinen Portion gelaufen. Das war halt ein bisschen nervig. Ansonsten, ich mochte den Hauptteil, den LXD, den mochte ich einfach nicht. Ich mochte die Grafik nicht. Ich mochte es irgendwie nicht. Also habe ich es auch nie weiter verfolgt, geschweige denn auch nur ansatzweise durchgespielt. Also ich bin jetzt irgendwie froh, es nie gespielt zu haben. Du kannst dir ja mal ein paar Screenshots angucken, also ich finde es nicht so. Nee, ich habe zumindest jetzt das, was du erzählst, schon öfter gehört gehabt, dass es echt nicht so gut sein soll. Ich habe nur noch gehört, dass es auch verbuggt war. Das war es auch, ja. Und weiß Sau. Ich und Bugs, da lasse ich oftmals die Finger davon. Ja, das Spiel war sehr verbuggt. Es war auch mehr auf Shooten ausgelegt als auf Schleich-Gameplay. Und ich finde es halt bis heute auch nicht sonderlich gut, nicht sonderlich überzeugend. Und ich finde es, ja, es ist für mich persönlich gesagt kein gutes Game. Aber es hat das lustige Aliens-Ende. Das ist irgendwie etwas. Ja. Dann gab es 2011 gab es das großartige, fantastische Deus Ex Human Revolution. Ich mag das Game. Ich finde das Game, ehrlich gesagt, der beste großartig. Teil der Reihe. Es ist, glaube ich, eines von zwei, die ich durchgespielt habe. Ich habe noch Mankind Divided durchgespielt. Oh ja. Und Human Revolution. Und nur wegen Human Revolution, als ich zu dir mal sagte, ich möchte mal wieder so ein richtig cooles Rollenspiel haben, wo ich nicht unbedingt schießen muss, aber wenn mir die Schnauze voll ist, dann will ich auch mal rumballern können. Weil das war so die Zeit, wo ich viel Hitman gespielt habe. Und sagst du, nimm doch Human Revolution. Ich so, ach nee, ich habe so gehört, dass die Spiele sind nicht mehr so toll. Und ja, aber der erste hat dir gefallen. Ja. Spiel ihn und dank mir später. Und du hattest recht, es war großartig. Ja, Human Revolution war absolut fantastisch. Ich fand die Story gut. Ich mag den Hauptcharakter Adam Jensen, wobei ich immer noch lachen muss. Kleine Spoiler, also wir spoilern ein bisschen. Ach komm, scheiß drauf, wir spoilern durch weg. Am Anfang des Spiels hast du diesen typischen Half-Life-Effekt. Ist dir das aufgefallen? Nein. Du erkennst dich doch noch an Half-Life, wenn du in diesem Dings versteckst, in diesem Zug am Anfang, ja, wo du Ewigkeiten fährst. Ja. In Deus Ex, in Human Revolution am Anfang, redest du mit deiner Verlobten oder mit deiner Freundin und dir läuft so einen Gang entlang, den du nicht unterbrechen kannst, bis du in deinem Büro bist. Stimmt. Ist mir nie aufgefallen. Oder bis du in diesem Aufzug bist. Das ist so der Half-Life-Effekt, habe ich das gern genannt. Die Hauptperson des Spiels ist Adam Jensen, ein Sicherheitschef von Seraph Industries. Zu Beginn der Handlung steht das Unternehmen kurz vor der Präsentation einer Forschungsergebnis von der National Science Board der US-Regierung, das großen Einfluss auf die zukünftige Bewertung von Augmentierungstechnologie hat. Da geht es nämlich darum, dass die Leute sehr gespalten sind, was Augmentierungen angeht. Zum Beispiel, wenn du einen Arm verloren hast, ist das ja so auch heutzutage so, dass Leute halt einen künstlichen Arm bekommen können und so weiter. Aber hattest du in dem Teil dann schon Augmentierungen oder war das nicht am Anfang auch so, dass du erst irgendwie. Als du gestartet bist, noch nicht. Du warst ein ganz normaler Mensch. Dann war das dort, wo du einen Unfall dann hattest. Und dann wurdest du so in der Art. So in der Art. Du hast am Anfang, warst du ein ganz normaler Mensch. Du warst einfach nur der Sicherheitsbeauftragte. Dir war das alles egal. Ne? Hauptsache, du hast dir eine Kohle gekriegt. Warst mit deiner Freundin Megan unterwegs. Passt schon. Ich bin Adam Jensen. Fuck all of you. Sagt der Motto. Und du triffst dann halt, es ist halt, in der Welt ist das halt so gemacht, dass die Leute kurz davor sind, diese Augmentierungen, dass die lösen halt bei sehr vielen Menschen dieses Problem aus zwischen, sie haben keine Ahnung, was jetzt noch real ist, ob man jetzt immer noch real bleibt, ob man noch Maschine bleibt oder ob du jetzt zur Maschine wirst dadurch. Also es ist halt sehr gespalten, wird es halt aufgenommen. Und wie gesagt, ist halt heutzutage auch so, wenn du halt einen Arm verlierst, kriegst du halt so einen künstlichen Arm. Nur da geht das halt weiter, so nach dem Motto von, dass es Leute gibt, die sich einfach so ihre Augen auswechseln lassen. Oder einfach so ihre Hand ändern lassen mit einer augmentierten Hand. Weil sie besser sehen oder weil sie einfach diese Bock drauf haben, so eine Metallhand zu haben oder so. Na, zum Beispiel. Einfach so. Und doch noch bevor es dazu kommen kann, dass die ihre Präsentation rausholen können, wird die Firma Opfer eines brutalen Überfalls von schwer bewaffneten und umfangreich augmentierten versehenen Söldnern. Die Forschungseinrichtungen werden zerstört. Führende Wissenschaftler und Seraph-Forschungsleiterin Megan Reed, das ist deine Freundin, die zugleich oder ehemalige Lebensgefährtin, richtig? Die zugleich Jensens ehemalige Lebensgefährtin ist anscheinend getötet. Auch Jensen wird lebensgefährlich verletzt, indem er durch Glas geschmissen wird von einem augmentierten Typen. Und das war kein dünnes Glas, sondern das war richtig, richtig dickes Glas. Und kann nur mit Hilfe von Saris modernster Augmentierungstechnologie am Ende im Leben gehalten werden. Erst nach 6-monatiger Genesungsphase kehrte er den Job zurück. Sein Vorgesetzter David Saris beauftragt ihn umgehend mit der Suche nach den Verantwortlichen des Anschlags. Das Spiel war super. Das Spiel war absolut großartig. Und ich finde bis heute noch lustig, dass sie ihn das Firmenlogo auf die Stirn getackert haben. Das finde ich super. Ja, hallo. Die haben ihn ja gratis augmentiert. Ja, also du hast tatsächlich. Du hast tatsächlich dadurch alles. Es wurde von dir alles erneuert. Alle Arme. Also beide Arme, beide Beine, ein Haufen Intestines in deinen Inneren wurden erneuert, deine Augen wurden erneuert, also eigentlich bist du zu, sagen wir mal, 90% bist du eine Maschine. Und du kannst dich mit Upgrades, kannst du deine Sachen, die du später findest, deine Augmentierung auch noch verbessern. Ich habe zum Beispiel gern Leuten in die Schnauze gehauen, und hab dann immer meine Batterie erweitert, dass ich mehreren Leuten in die Fresse hauen konnte. Echt? Weil ich hab das geliebt. Du gehst hinter jemanden, schleichst dich hinter jemanden und kannst entweder auf E für töten oder Q für K.O. hauen. Und ich habe aber Q gedrückt und dann steht auf, tippt ihn auf die Schulter, der dreht sich um und du haust ihm so dermaßen eins in die Fresse. In dieser ganz kurzen Sequenz. Und ich denk mir jedes Mal, wenn du von einem Metallarm eins in die Fresse kriegst, Das ist halt das Töten, Digga. Ich weiß nicht, ich habe immer voll auf Stärke immer gemacht erst. Du bist immer voll auf Stärke Ja. gegangen. Ich bin voll auf Schleichen gegangen. Ich habe dieses Spiel mehrfach durchgespielt. Unter anderem auch die PlayStation 3-Version auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne jemanden zu töten. Ohne einen einzigen Kill. Ohne einen einzigen Kill. Ich habe alle immer nur K.O. gehauen. Das ist krass. Ich habe, ja, das habe ich damals so durchgespielt, weil ich darauf Bock hatte. Ich hatte Bock, dieses Spiel auf den schwersten Schwierigkeitsgrad zu spielen, den es gibt, und niemanden zu töten. Das Spiel hatte in der Originalfassung ein winziges kleines Problem, was ein bisschen genervt hat, wenn du wie ich nur auf Schleichen gegangen bist. Es hatte Bosskämpfe gegen diese komischen Terroristen. Und das kam ein bisschen überraschend, wenn du nur auf Schleichen gehst und urplötzlich vor einem Typen stehst, der dich mit Granaten beschmeißt und du nicht mal eine Waffe gerade aushalten kannst, ohne 25 Meter daneben zu zielen. Das war ein bisschen nervig, fand ich. Das hat man dann geändert in einer sogenannten Director's Cut-Version, die dann später erschien, wo unter anderem ein DLC, was davor noch gab, mit eingebunden wurde und man unter anderem auch diese Bossgegner besiegen konnte, ohne sie zu beschießen, was ich halt sehr, sehr geil fand. Ich finde das Spiel absolut, wie schon sehr oft erwähnt, ich liebe dieses Game. Ich finde es großartig. Es hat einen sehr seltsamen Look. Es hat so ein bisschen so einen gelblichen Schimmer überall, aber mich hat es nicht gestört. Wie war es bei dir? Also mich hat der Schimmer gar nicht gestört. Ich bin eher verwundert, dass das ein Spiel ist, das du öfter durchgespielt hast. Das heißt, es muss dir richtig, richtig gut gefallen haben. Ja, wenn ich das schon mehrfach mache, dann muss es echt eins meiner absoluten Favorite Games sein, das ist allerdings wahr. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich habe es, glaube ich, locker 5 oder 6 Mal durchgespielt. Auf jedem Ende, auf Schleichen, auf Ballern, auf Metzeln, auf alles Mögliche habe ich es durchgespielt. Tatsächlich. Ich fand es so, so gut. Die deutsche Sprachausgabe ist fantastisch. Wenn du dich noch an die erinnerst. Ja, so weißt gut doch, ich übersetzt. Ich spiele immer mit deutscher Sprache, wenn es die gibt. Ich schimpfe jedes Mal, ich soll ja die deutsche Sprache ausmachen. Da damals Ich tatsächlich nicht. gebe dem Spielen immer eine Chance, ne? Ich lasse immer die deutsche Sprachausgabe am Anfang laufen. Nur wenn mir das innerhalb von einer Minute in den Ohren wehtut, dann schalte ich es auf Englisch oder auf Japanisch oder was auch immer. Aber ansonsten spiele ich es auch gern auf Deutsch. Nur die meisten deutschen Sprachausgaben sind halt heutzutage einfacher Müll, weil du kannst die besten Sprecher der Welt haben, wenn du keine Regie hast. Was würdest du dagegen tun? Sprachtechnisch fand ich es richtig geil. Du hast halt später gehabt diese Augmentierung zum Beispiel, dass du höher springen konntest, wodurch du auch wieder diese Möglichkeit hattest, die Missionen, die du hattest, anders zu erledigen. Zum Beispiel hieß es, ja, du musst in dieses Haus da rein. Jetzt kannst du entweder durch die Fördertür gehen, dich mit den Wachmann unterhalten, oder du haust dir eine Augmentierung rein in deine Beine, springst über den Zaun drüber und gehst durch den Lüftungsschacht rein. Das ist halt das Krasse an dieser Spiele-Serie, dass du eigentlich immer die Auswahl hast, wie machst du eine Mission. Ja. Und es gilt ja auch wirklich für dann die Bosskämpfe. Ich habe ja nur den Director's Cut gespielt. Mhm. Aber selbst für die Bosskämpfe, es gibt immer unterschiedlichste Wege, das zu meistern. Und das finde ich halt so grandios, weil viele Spiele versprechen das und spätestens bei den Bosskämpfen ist Schluss. Ja, da war ich, was war es jetzt schon so ein bisschen so, müssen wir unbedingt Bosskämpfe haben? Da gab es so das Hacking-Minigame, was halt auch sehr, sehr cool war eigentlich. Es war so ein Spiel im Spiel tatsächlich. Du hast so einen Screen gehabt, wo du halt gestartet hast und dann musstest du den Hack, der automatisch abläuft, musstest du entweder verteidigen oder konntest nebenher Sachen runterladen, wie Geld oder Viren, die dann den Hack einfacher gemacht haben. Das war so ein kleines Mini-Bonus-Spiel. War cool gemacht, fand ich ganz nice, und je mehr du dich halt aufgelevelt hast, desto besser wurdest du und desto einfacher wurdest du. Das war ja auch sehr, sehr gut. Ich habe das nur mal gemacht, des Minigames wegen. Ja, das sowieso. Das Spiel ist eine Reflexion auf die Fragestellung, wie weit die Lebenssteigerung des Menschen durch technische Optimierung gehen darf. Ab welchem Punkt er seine menschliche Identität verliert und demnach die Grenzen zu ziehen sind. Das Spiel greift auf Fragestellungen der philosophischen Denkschule des Transhumanismus auf. Das ist halt sehr, sehr cool, dass sie sich so ein Thema ausgesucht haben. Das siehst Sehr du auch in der schwieriges Künstler. Thema. Ja, das siehst du auch in der Darstellung von Adam Jensen. Vor allem in dem ersten Trailer. Weil er wird sozusagen als Icarus, wird er beschrieben. Weil, also vor allem der sturzliche Icarus, weil er wird ja, er ist ein ganz normaler Mensch und stürzt halt im Prinzip in dieses Ding rein, ohne dass er was dafür kann. Ist halt sehr, sehr gut gemacht, Aber du finde ich. kannst dich halt im Spiel immer noch zusammennehmen und wenig Ja. augmentieren. Oder du Richtig. kannst Vollgas reingehen und dann bist du halt irgendwann alles ist augmentiert. Du kannst auch, da gab es eine bestimmte Stelle, wo du einen Glitch hattest in deinen Augen. Da hieß es so, ja, geh in diese komische Klinik, die helfen dir dann. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht in diese Klinik rein und hatte dann einen Vorteil in einem Bosskampf. Ja. Weil die dich sonst, deine Hacken, Fähigkeiten glaube werden ich. sonst, werden, ja, die hätte sich sonst gehackt und deine Fähigkeiten werden irgendwie durchgedreht und hättest sie so besiegen müssen. Das habe ich nicht gemacht, da war ich schlau. Tja, Ich ich sag, musste so nee. kämpfen. Nein, du musstest, oh Gott, nein. Ich fand's aber witzig, weil ich das ja. Ich fand's ehrlich gesagt cool, dass ich bestraft worden bin dafür, dass ich mir das Spiel sehr einfach gemacht habe. Das war dann einer der schwersten Bossfights. Aber natürlich verdient, muss man ehrlich sagen. Das war verdient. Das finde ich ziemlich witzig, ja. Soundtrack-technisch war auch sehr, sehr geil. Wurde produziert, der Soundtrack produziert von Michael McCann. Großartiger, fantastischer, bombastischer Soundtrack vor allem. Richtig schön auf riesengroß getrimmt, naja, auf episch getrimmt, kannst du sozusagen sagen. Ist sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, kann man sich auch mal so wunderbar anschauen. Also ich fand den geil. Grafiktechnisch sehr hübsch. Ist von Crystal Dynamics, die Leute, die die Tomb Raider Legend-Spiele zum Beispiel gemacht haben, ist sogar dieselbe Engine wie von Tomb Raider Legend. Nur ich Echt? finde das Spiel ist, ja, ich finde nur das Spiel ist besser gealtert als Legend. Ja gut, da haben sie sich aber auch echt Mühe gegeben bei dem Spiel. Finde ich auch, ja. Auch wenn es heutzutage sieht zwar immer noch besser aus, aber es ist halt schon, man merkt, es ist schon sehr, sehr alt gemacht, auf jeden Fall. Es läuft, es gibt die Möglichkeit, das Spiel immer noch zu kaufen, ist klar, für ein paar Euro auf PC. Ich empfehle euch die PC-Version. Die Konsole ist ein bisschen hässlich, aber wenn ihr es unbedingt auf der Konsole-Version spielen wollt, und ihr habt zufälligerweise eine der Xbox-Konsolen, holt es euch da. Da sieht es eindeutig besser aus, wird es nochmal grafisch ein bisschen hochgehoben und es lädt auch ein bisschen besser. Und das ist auch, kann ich nur empfehlen, dass man es da spielen kann. Ja, ansonsten, ich fand den Teil fantastisch, wie nochmal erwähnt, zum 100. Mal. Und finde auch, das ist meines Erachtens der beste Teil der Reihe bis jetzt. Was sagst du? Oh, bin da tatsächlich gerade irgendwo hin und her gerissen. Hin und her gerissen zwischen Teil 1 und dem Teil. Ja. Also Okay. Mankind würde ich tatsächlich ausklammern. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob Teil 1 oder der. Den habe ich natürlich öfter gespielt, Human Revolution. Aber im ersten schwingt noch so die Nostalgie nach. Also das Ja, erste Game schon. für mich war, wo ich mal nicht nur einen Pfad entlang gehen musste. Ja. Ja, kann ich Deswegen, verstehen, ja. inhaltlich würde ich wahrscheinlich auf den, also wer ist Human Dingens? Human Revolution. Ja. Ja, doch, ja, kann ich verstehen. Vom Ich Ersteindruck wäre fand's. es aber dann der erste. Wie gesagt, finde den ersten immer noch fantastisch bis heute. Aber wie gesagt, den hier habe ich halt mehrfach durchgerockt und finde ihn halt absolut genial. Er wird. Es wurde verschieden aufgenommen, der Teil tatsächlich. Es gibt sehr viele Leute, die mögen ihn, aber es gibt auch sehr viele Leute, die finden den absolut grauenvoll und finden, dass er einfach nicht in das reinpasst, was Deus Ex ist. Kann ich auch verstehen. Es gibt solche Leute und solche Leute. Also ich fand's großartig, wie gesagt, von der Story her, von den Charakteren, vom Soundtrack, von den Sprechern, vom Gameplay. Ich fand absolut großartig und finde es halt bis heute einfach einen der besten Teile der Reihe. Dann gab es das DLC, der Missing Link. Hast du das gespielt? Missing Link? Nee. Du Ja. weißt, ich und DLCs. Da musst du schon viel Überzeugungsarbeit leisten. das stimmt. Es handelt sich um eine Standalone-Erweiterung, die unabhängig vom Hauptspiel gespielt werden kann. Den Besitz des Hauptspiels jedoch weiterhin erfordert. Mit einigen Anpassungen im Game Design der Erweiterung reagieren die Entwickler im Teil auf Kritiken des Hauptspiels, wie beispielsweise den detailarmen Gesichtsanimationen. Als Folge der negativen Beurteilungen der Kämpfe mit Zwischengegnern wurde der Endkampf der Erweiterung stärker an restlichen Spielkonzept orientiert und ermöglicht nun das Verschonen des Gegners oder eine Lösung auf dem Schleichweg. Daneben gab es Verbesserungen am Beleuchtungssystem der Engine. Das ist im Prinzip, also wenn man Deus Ex Human Revolution mal spielen möchte, empfehle ich euch den Director's Cut, da sind die DLCs mit drin, oder auch das DLC ist auch mit drin, mit eingebaut in der Story und das Spiel ist im Allgemeinen verbessert worden. Dann gab es, nachdem Deus Ex rauskam, dann ist es so, oh, nice, geil, fuck yeah. Was werden sie wohl als nächstes machen? Endgame. Ja, sie brachten The Fall raus. Deus Ex The Fall, das ist ein Spin-off der Deus Ex-Reihe. Und rate mal, wofür. Handygame. Bingo. Und wir alle so, wir spielen also die Vorgeschichte von Human Revolution. Ja, das ein gutes Spiel war. Ja, warum kriegen das so die Leute fürs Handy? Kein Problem, ihr kriegt es ein Jahr später auch für PC. Ah, okay, in der wohl hässlichsten Version der Welt. Hast du es gespielt? Nein. Ich habe es genau für 5 Minuten gespielt. Ich habe nur mitgekriegt, als es als Handygame rauskam, wusste nicht mal, dass es als PC-Spiel dann nochmal kam und habe mir gesagt, nein, spiele ich nicht. Also das Ding war Katastrophe. Handlungstechnisch war es mir absolut egal, weil ich habe es nicht gespielt. Ich fand die das ist einfach nur unterste Sau, ne? Dass man ein Spiel, was so gut ist, dass man einfach sagt, ja, wir bringen jetzt den nächsten Teil aufs Handy oder den Vorteil aufs Handy. Ne? Ich hasse sowas. Vor allem dann irgendwas Story-Relevantes aufs Handy bringen. Ja, sowas machen die dauernd und ich hasse sowas, wenn die sowas machen. Das ist Gatekeeping. Das ist komplettes Gatekeeping. Du wirst sozusagen du wirst bestraft dafür, dass du das Spiel magst, aber nicht auf einem fucking Handy oder auf einem anderen Ding spielen. Dass du halt nicht auf jeder Plattform, die es gibt, es kaufst. Ja, ist halt asozial einfach nur. Also ich fand's doof. Ist halt sehr, sehr schade. Aber gut, dafür haben wir das Glück gehabt, das war eh scheiße. Es sah hässlich aus, es war nicht so weil es irgendwie storytechnisch ja doch dazu gehört hat. Irgendwie so ein bisschen schon, ja. Wie gesagt, es ist Geld nicht wert gewesen, die 5 oder 6 Euro, die ich dafür ausgegeben hatte. Dann erschien endlich im Jahre 2016 der bisher letzte Teil der Reihe, und zwar Deus Ex Mankind Divided. Hast du Mankind Divided gespielt? Ja. Fantastisch. Wie fandest du Mankind Divided? Ganz okay. Nicht zu vergleichen mit Humankind. Human Revolution. Revolution. Und bei Mankind war es ja so, dass dir am Anfang deine Augments kaputt gegangen sind. Ja, typischer zweiter Teil Logik. Ja. Was dann auch typische irgendwie, wo ich mir dachte, ihr hättet euch irgendwas Besseres einfallen lassen können, so wie es gibt halt jetzt eine neue Series an Augmentierungen. Ja, gab's ja dann auch später, so eine Art. Ja, aber dann brauche ich mir nicht alles wegnehmen, sondern Ja. Upgraden. Die Handlung spielt 2 Jahre nach den Ereignissen aus Human Revolution und setzt die von zahlreichen Verschwörungen und undurchsichtigen Machenschaften geprägte Erzählung fort. Jensens vorherige Ermittlungen mündeten in einem Vorfall, bei dem Augmentierte weltweit kurzzeitig die Kontrolle über ihre Prothesen verloren. Das war im ersten Teil so, dass dass irgendwer hatte so einen Knopf gedrückt, dass alle, die augmentiert waren, wahnsinnig geworden sind für eine kurze Zeit. Mit zum Teil tödlichen Folgen für Unbeteiligte. Auslöser war die Aktivierung einer heimlichen implantierten Software, die der Geheimbund der Illuminati zur globalen Kontrolle aller Augmentierten einsetzen wollte. Ja, die guten alten Illuminati. Immer die Illuminati. von einer Gruppierung von Forschungsgegnern letztlich doch dazu genutzt wurde, um die neue Technik in Verruf zu bringen. Die Illuminaten könnten die Wahrheit zwar erfolgreich verschleiern, doch die Gesellschaft trennt sich in Folge in augmentierte und nicht augmentierte Menschen. Wobei Augmentierte als Ausgestoßene behandelt werden. Die Folgen werden als menschliche Apartheid bezeichnet. Hauptfigur Adam Jensen ist zur Interpol-Spezialeinheit Taskforce 29 gewechselt und verfolgt eine terroristische Gruppierung von Augmentierten. Parallel dazu versucht er auch mit Hilfe des Juggernaut-Kollektivs, einer Vereinigung von Hackern und politischen Aktivisten, die Machenschaften der Illuminaten aufzudecken. Schauplatz der Handlung ist das protorussische Prag, was sehr hübsch ist, finde ich, wo die Augmentierten im Bereich der Vorstadt Utulek Station, umgangssprachlich nur Golem City genannt, interniert wurden. Anders als im Vorgänger spielt die Handlung bis auf wenige Missionen ausschließlich in Prag. Ich fand den Teil super. Fand den Teil absolut super, ja. Grafisch fand ich ihn sehr, sehr hübsch. Ich fand diese Mischung, es hat so ein bisschen Cell-Shading drin, finde ich. Ich hatte so ein bisschen Cell-Shading drin, hat so ein bisschen so Real-Sachen mit drin. Grafisch sehr stark verbessert, finde ich. Gameplay-technisch stark verbessert. Und auch dieses Spiel habe ich durchgespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne jemanden zu killen. Krass. Komplett. Du hast es bei Humankind mit, ich kille niemanden. Ich hab's bei solchen, bei allgemein, wenn ich die Möglichkeit habe zu schleichen, schleiche ich. Das ist bei jedem Game so. Wenn ich die Möglichkeit habe zu schleichen, deswegen mag ich, glaube ich, auch Hitman so sehr. Oder Metal Gear. Weil ich da hauptsächlich am Schleichen bin. Und bei den Teilen, auch bei dem Teil, da habe ich unglaublich viel Spaß gehabt, mich durch diese ganzen Sachen durchzuschleichen, durch diese ganzen Levels durchzuschleichen. Ich konnte zum Beispiel ein riesengroßes Level, das fand ich so beeindruckend, weil es so bescheuert war. Du konntest es komplett überspringen, diese riesengroße Halle, indem du einfach nur durch so einen scheiß Lüftungsschacht durchgeklettert bist, den du nicht gefunden hast, wenn du nicht aufgepasst hast. Fand ich super. So habe ich es durchgespielt. Hast du es auch durch eigentlich? Weiß gar nicht. Ich hatte es durch, aber nicht so friedliebend wie du. Ich habe irgendwann mittendrin die Lust verloren, so friedliebend zu sein. Echt? Mit diesem ständigen Neuladen. Weil, wenn du kennst mich, da bin ich ein bisschen zwangsneurotisch. Wenn ich schon schleiche, dann will ich auch nicht mal entdeckt werden. Und dann hat es Hitman-Style. Schleichen, den nächsten Abschnitt kennenlernen, die Bewegungsmuster der Gegner auswendig lernen. Und nach einem halben Spiel habe ich mir gedacht, fuck off, nee, ich will jetzt wissen, wie das Spiel endet. Knarren raus, wofür habe ich auf Stärke geskillt? Ja, okay, gut. So kann man es natürlich auch spielen, ja. Ich war halt mehr. Ich habe zum Beispiel von diesen komischen. Also später im Game gibt es eine Möglichkeit, dass du irgendwie. Dass du gehackt wirst von so einem Augments-Typen. Oh ja. Und jetzt. Der dir dann die Möglichkeit gibt, bessere Augmentierungen freizuschalten. Also noch erweiterte Augmentierungen, wie zum Beispiel, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was das genau für Zeug war. Ich hab's gelassen, einfach aus meiner Erfahrung heraus. So etwas anzunehmen, bringt meistens in Bosskämpfen irgendwelche Nachteile mit sich. Danke, ich habe nicht ein einziges. Ich habe nicht ein einziges von diesen Dingern aktiviert. Ich auch nicht. Ich bin da vorsichtig geworden nach dem zweiten. Für mich den zweiten Teil. Ich brauchte nur meine Standarddinger, dass ich ordentlich schleichen kann und dass ich Leute in die Schnauze hauen kann. Verbessern können. Wollte ich dann nicht. Ich habe nur meine Standarddinger genommen. Ich wollte diese fancy Sachen wollte ich nicht haben. und dann gab es, hast du auch wieder die Möglichkeit gehabt, auch im Bosskämpfen die Leute tatsächlich K.O. zu hauen. Das habe ich in jedem Bosskampf gemacht. Ich habe keinen der Bosse getötet. Ich habe jeden K.O. gehauen. Krass. Ich liebe es halt, dieses bescheuerte, du tippst ihn auf die Schulter oder der guckt sich um und du haust jemand einfach in die Fresse. Oder du kannst ihn auch später durch die Wand durchziehen. Finde ich auch super. Durch die Wand durch, bam, und dann einfach wieder zurückziehen und hast ihn durch die Wand gezogen. Und hast du gleich noch einen Raum freigeschaltet. Finde ich auch super. Finde ich gut. Kritik erntete das Spiel durch verschiedene Marketing-Aktionen im Vorfeld der Veröffentlichung. Im August 2015 präsentierte Square Enix angelehnt an die Fähigkeitenbäume des Spiels für den nordamerikanischen Markt ein komplexes Vorbestellungssystem namens Augment Your Pre-Order. Ich erinnere mich daran. Je nach Zahl der Vorbesteller sollten in 5 Schritten, ähnlich wie bei einer Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne, zusätzliche Boni für die Vorbesteller freigeschaltet werden. Das heißt, je mehr die Leute das Spiel vorbestellt haben, desto mehr Sachen gibt's. Wie bei jedem Kickstarter halt. Ja, genau. Sobald eine Bonusstufe erreicht worden wäre, hätte der Spieler zwischen verschiedenen Boni wählen können, etwa einen digitalen Artbook oder dem Soundtrack als Download. Auf der höchsten Stufe sollte die Veröffentlichung um 4 Tage vorgezogen werden. Presse und Öffentlichkeit sahen darin eine Methode, möglichst viele Spieler zu einer Vorbestellung zu animieren. Vorbesteller sollten demnach angestiftet werden, Freunde ebenfalls zu einer Vorbestellung zu animieren, um weitere Bonusstufen freizuschalten. Um statt lediglich eine Auswahl an vorgestellten Boni erhalten zu können, hätten sich Vorbesteller jedoch für eine Collector's Edition zu Preis von $150 entscheiden müssen, da dieser als überteuert empfunden wurde. Nach anhaltend negativem Feedback entschied sich der Konzern, das Programm nach einem Monat wieder zu beenden. Alle Vorbestellungen wurden in eine sogenannte Day One Edition umgewandelt und alle geplanten Boni, die alle geplanten Boni enthalten sollte. Da war wohl jemand gierig. Gell, Square Enix? Ein bisschen zu scheiß gierig. Publisher? Das war ja der gute Publisher Square. Ja, die haben stellenweise Scheiße gebaut mit dem Game, leider. Unter anderem auch, dass es nicht fertig ist. Es endet mit einem Cliffhanger. Ja. Es endet damit, dass du den großen Oberbösewicht entweder gekillt hast oder, ich weiß nicht, gesagt, ich habe ihn eins in die Schnauze verpasst und das war's. Spiel vorbei. Fand ich unbefriedigend? Fand ich extrem unbefriedigend, weil ich mir dachte so, was, wieso hört das Spiel auf? Was ist denn jetzt los? Ich hätte mir zumindest so einen kleinen Abspann oder sowas noch gewünscht, wo so ein bisschen Auswirkungen oder sowas zu sehen halt sind. Irgendwas, aber nö. Es gab nichts. Und da gab es, so dachte ich mir so, okay, gut, vielleicht fahren sie die Ubisoft-Schiene und verlangen DLCs und sagen dann so, wir wollen das Ende haben. Ja, 25,99 bitte. Es gab DLCs, aber die hatten nichts mit dem Ende zu tun. Gar nichts. Das war einfach nur, hä? Die ganzen DLCs, die es gab, ich glaube 3 Stück an der Zahl oder so, sind alles Nebenfälle, die du in dem Hauptspiel machen kannst. Das war's. Okay, krass. Es gibt kein offizielles Ende mit diesem Spiel, sondern das Spiel hört einfach auf. Und das ist doof. Cool, so kann man es auch machen. Das ist kompletter Schwachsinn. Es hört einfach auf. Das ist völlig. Vielleicht wollten sie irgendwas. Die Banane. Dann hat sich's nicht gut genug verkauft oder sie wollten das. Ja, weil sie halt diese Scheiße da angerichtet haben. Als Crowdfunding-Ziel. Ja, oh Gott, das. Oh, fuck me. Das wäre hart gewesen. Alternatives hey, Crowdfunding-Ziel. Wie wär's, wenn ihr so und so viele Leute vorbestellt, machen wir das Spiel fertig. Das dann bekommt es ein alternatives Ende. Nicht, wir machen es fertig. Das klingt nach einer EA-Logik oder Ubisoft-Logik. Das klingt nach einer, wir wollen nur Geld machen-Logik. Also es war wirklich... Leider war das Spiel vermarktungstechnisch Katastrophe. Spiel selber war gut. Ich hab's echt gemocht. Ich hab echt Spaß damit gehabt. Es war halt nur nicht fertig, weil es gab halt kein Ende. Und leider ist die Serie seit 2016 tot. Das heißt, es wird auch nichts kommen. Es kann sein, dass wieder was kommt. Weil Square Enix hat unter anderem Reihen, wie haben sie gesagt, hat vor letzten paar Monaten, Reihen, die ihnen kein Geld bringen, übersetzt mäßig, haben sie abgestoßen und die wurden verkauft. Unter anderem die Rechte an Deus Ex. Die hat jetzt ein anderes Studio. Jetzt weißt du auch, warum es nie wieder irgendwas gab, was das zu Ende geführt hat. Weil es keinen Profit für die Leute gegeben hat, das Game. Wir wollten Crowdfunding, deswegen. Wir wollten noch mehr Geld rauspressen. Es hat nicht funktioniert, also ist das Spiel schlecht. Ja, ja, so in der Art. Sehr, sehr schade eigentlich. Super schade. Ja, also ich, wie gesagt, jetzt gehört das Ding zu einer anderen Firma. Auch andere Spiele, die da von Square abgestoßen wurden. Ich habe nichts dagegen, dass sie eingekauft wurden. Ich hatte auch nichts dagegen, wenn wieder was kommt. Deswegen frage ich auch dich wieder einmal, Hättest du Bock nochmal auf ein neues Deus Ex? Ich hätte erstmal gern Bock aufs Ende vom eigentlich letzten, das ich gespielt habe. Das Ende von Mankind Divided. Vielleicht auch in Form von dem zweiten Teil von Mankind Divided, dass man nochmal eine richtige Storyline draus macht. Aber Hauptsache führt es zu Ende. Vorher Ja, brauche ich schon. nichts Neues. Ja. Weil ansonsten habe ich dieses Feeling, ich fange jetzt nicht nochmal so einen Scheiß an, der nicht fertig wird. Ja, kann ich verstehen. Also ich hätte ganz gern einfach das Ende von Mankind Divided, genau wie du. Von mir aus gern nochmal als Spiel, aber allgemein hätte ich gern nochmal ein Deus Ex. Ich hätte gern nochmal eins gehabt. Mir wurde ja eins versprochen mit Cyberpunk, was nicht gehalten wurde. Es wurde mir versprochen, als das ist das neueste Deus Ex, was am Ende nur ein langweiliger, schlecht erzählter Shooter war. Nee, ich hätte wirklich gern wieder ein neues Deus Ex. Das wäre super. Hätte ich gern Act wieder. So, von mir aus mit einer neuen Figur, von mir aus mit einer neuen Story. Von mir aus, selbst von mir aus, macht ein komplettes Remake von Teil 1 in der Grafik von Mankind Divided. Habe ich auch nichts dagegen. Haltet euch einfach nur eins und eins an die großartige Story. Und Aber du ansonsten. weißt doch, wie Remakes heutzutage laufen. Naja, aber ansonsten würde ich mir wünschen, wenn wir nochmal ein neues Deus Ex bekommen könnten. Das wäre ziemlich geil. Oder halt wenigstens das Ende von Mankind Divided. Ja, hast du noch sonst was hinzuzufügen? Nee, tatsächlich nicht. Bringt einfach solche Spiele mehr raus. Ja. Aber wirklich als solche Spiele und nicht dieses Cyberpunk-Fiasko. Sorry, Richtig. also das ist für mich echt unten durchgefallen. Da kamen alle Rettungsaktionen für mich zu spät. Ja, das ist allerdings wahr. Wie gesagt, gebt uns nochmal ein neues Deus Ex. Und wenn nicht, dann lasst die Serie wenigstens in Ruhe, bevor ihr irgendeinen Müll damit anfangt. Ganz einfach. Alles klar, dann danke ich dir, Markus, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und damit beenden wir unseren kleinen Abschnitt in die Deus Ex-Reihe. Und damit verabschiede ich mich auch mit dem Satz, den ich immer sage: Macht, was immer ihr wollt. Aber lasst euch bloß nicht augmentieren, das muss höllisch wehtun. Macht's gut!